Erster der Prophet Jeremia schickte von Jerusalem aus einen Brief an die Anführer, Priester, Propheten und das ganze Volk, die König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt hatte. Zweiter dies geschah, nachdem König Jechonja, die Königinmutter, die Beamten und die Handwerker Jerusalem verlassen mussten. Dritter Jeremia gab den Brief Eleasar und Gemaja mit, die von König Zedekia zu König Nebukadnezar nach Babylon gesandt wurden. Vierter der Herr, der Gott Israels, sagt allen Gefangenen, die er von Jerusalem nach Babylon weggeführt hat, folgendes: Fünfter, baut euch Häuser, in denen ihr wohnen könnt, und legt Gärten an, damit ihr deren Früchte essen könnt. Sechster, heiratet und bekommt Kinder, und sorgt auch dafür, dass eure Söhne und Töchter heiraten, damit eure Zahl in Babylon wächst und nicht kleiner wird. Siebter, bemüht euch um den Frieden der Stadt, in die ich euch geschickt habe, und betet für sie, denn wenn es der Stadt gut geht, wird es auch euch gut gehen. Acht. Der Herr warnt euch davor, dass ihr euch nicht von den Propheten und Wahrsagern täuschen lasst, die bei euch sind, und glaubt nicht an ihre Träume. Neunter, diese Leute verbreiten Lügen in meinem Namen, obwohl ich sie niemals gesandt habe, sagt der Herr. Zehnter, der Herr verspricht, dass er sich erst nach 70 Jahren in Babylon um euch kümmern und sein Versprechen erfüllen wird, euch zurückzubringen. Elfter, denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, sagt der Herr, es sind Pläne für Frieden und nicht für Unglück, um euch eine Zukunft mit Hoffnung zu geben. Zwölfter, wenn ihr mich dann anruft und zu mir betet, werde ich euch zuhören und eure Gebete erhören. Dreizehnter, ihr werdet mich suchen und auch finden, wenn ihr mich wirklich von ganzem Herzen sucht. Vierzehnter, ich werde mich von euch finden lassen und euer Schicksal zum Guten wenden, indem ich euch aus allen Ländern zurückbringe, in die ich euch vertrieben habe. 15. Ihr behauptet zwar, dass der Herr euch auch in Babylon Propheten gegeben hat, aber ihr solltet die Wahrheit kennen. 16. So spricht der Herr über den König auf Davids Thron und über alle Menschen, die noch in Jerusalem wohnen und nicht mit euch gefangen sind. 17. Ich werde Krieg, Hunger und Krankheiten über sie bringen, so dass sie wie schlechte Feigen werden, die man nicht mehr essen kann. 18. Ich werde sie verfolgen und zu einem schrecklichen Beispiel für alle Völker machen, damit sie überall verspottet und verachtet werden. 19. Dies geschieht, weil sie nicht auf meine Worte gehört haben, obwohl ich meine Diener, die Propheten, immer wieder zu ihnen geschickt habe. 20. Hört nun das Wort des Herrn, ihr alle, die ihr als Gefangene von Jerusalem nach Babylon gehen musstet. 21. Der Herr sagt über Ahab und Zedekia, die in seinem Namen Lügen verbreiten, dass er sie dem König von Babylon ausliefern wird, damit er sie vor euren Augen tötet. 22. Wegen ihres Schicksals wird man in Babylon einen Fluch benutzen und sagen, der Herr soll mit dir das gleiche tun wie mit Zedekia und Ahab, die der König im Feuer verbrannt hat. 23. Sie haben Schlimmes in Israel getan, Ehebruch begangen und Lügen in meinem Namen verbreitet, was ich ihnen verboten hatte, ich weiß das und bin Zeuge dafür. 24. Du sollst auch eine Nachricht an Schemaja aus Nelam senden und ihm Folgendes sagen. 25. Der Herr sagt, du hast in deinem eigenen Namen Briefe an das Volk in Jerusalem und an den Priester Zephania geschickt. 26. In diesem Brief stand, dass der Herr Zephania zum Priester im Tempel gemacht hat, damit er jeden überwacht, der sich wie ein verrückter Prophet verhält, und ihn einsperrt. 27. Warum hast du Jeremia aus Anatot nicht bestraft, der bei euch als Prophet auftritt und Unruhe stiftet? 28. Schemaja beschwerte sich, weil Jeremia eine Nachricht nach Babylon geschickt hatte, dass die Gefangenschaft noch lange dauern würde und man Häuser bauen sollte. 29. Der Priester Zephania las diesen Brief jedoch dem Propheten Jeremia vor, anstatt ihn zu bestrafen. 30. Daraufhin sprach der Herr erneut zu Jeremia und gab ihm eine Antwort für die Gefangenen. 31. Schickt diese Nachricht an alle Gefangenen, der Herr sagt über Schemaja, dass er euch belogen hat, obwohl ich ihn nicht als Prophet gesandt habe. 32. Deshalb wird der Herr Schemaja und seine Familie bestrafen, so dass kein Nachkomme von ihm überlebt und er selbst das Gute nicht sieht, das ich meinem Volk schenke, weil er zum Ungehorsam aufgerufen hat.